sind immer cool, hey, wir sind Drogen. Wir sind Drogen, cool, wir sind immer cool, hey, wir sind Drogen. Drogen. Cool, wir sind immer cool, hey, wir sind Drogen. Wir sind Drogen. Alleine. Weißt du, wie ich das meine?